Millionen Exzellenzcluster wachsen rund um uns heran. Ich zucke mit den Schultern und denke nicht mehr dran. Guter Mann, vergib mir. Guter Mann, vergib mir. Guter Mann, vergib mir. Guter Mann, bitte, bitte. Guter Mann, vergib mir. Guter Mann.